Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Dubliner von James Joyce. Aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Ein betrüblicher Fall. Mr. James Duffy wohnte in Chapelizod, da er möglichst weit von der Stadt zu leben wünschte, deren Bürger er war, und da er alle anderen Vororte Dublins gewöhnlich, modern und prätentiös fand. Er wohnte in einem alten, düsteren Haus, und von seinen Fenstern aus konnte er in die stillgelegte Brennerei oder den seichten Fluss hinaufblicken, an dem Dublin erbaut ist. Die stattlich hohen Wände seines teppichlosen Zimmers waren ohne Bilder. Jedes Möbelstück im Zimmer hatte er selber gekauft. Ein schwarzes Eisenbett, ein eisernes Waschgestell, 4 Rohrstühle, einen Kleiderständer, einen Kohlenbehälter, einen Kaminvorsetzer mit Schürhaken sowie einen viereckigen Tisch, auf dem ein Doppelpult stand. Ein Bücherregal aus weißen Holzbrettern war in einer Nische aufgestellt. Das Bett war mit weißem Bettzeug bezogen und am Fußende lag eine schwarz-rote Decke. Ein kleiner Handspiegel hing über dem Waschgestell und tagsüber stand eine Lampe mit weißem Schirm als einziger Schmuck auf dem Kaminsims. Die Bücher auf den weißen Brettern waren von unten nach oben der Größe nach aufgestellt. Ein vollständiger Wordsworth stand an einem Ende des untersten Bretts und ein Exemplar des Maynooth-Katechismus, in die Leinendeckel eines Notizbuches eingenäht, stand an einem Ende des obersten. Immer waren Schreibutensilien auf dem Pult. Im Pult lag das Manuskript einer Übersetzung von Hauptmanns Michael Kramer, deren Regieanweisungen in purpurner Tinte geschrieben waren, sowie ein kleines Bündel Papiere, das von einer Messingklammer zusammengehalten wurde. Auf diese Blätter wurde gelegentlich ein Satz eingetragen, und in einem ironischen Augenblick war die Überschrift einer Anzeige für Gallenpillen auf das erste Blatt geklebt worden. Hob man den Deckel des Pults, so entströmte ein schwacher Duft, der Duft neuer Zedernholzbleistifte oder einer Flasche Leim oder eines überreifen Apfels, der dort vielleicht liegen gelassen und vergessen worden war. Mr. Duffy war alles ein Gräuel, was auf körperliche oder geistige Unordnung hindeutete. Ein mittelalterlicher Arzt hatte ihn saturnisch genannt. Sein Gesicht, in dem die Geschichte seiner Jahre vollständig verzeichnet war, hatte die braune Färbung der Dubliner Straßen. Auf seinem langen und ziemlich großen Schädel wuchs trockenes schwarzes Haar, und ein gelblich-brauner Schnurrbart verdeckte einen unliebenswürdigen Mund nicht ganz. Auch seine Backenknochen gaben seinem Gesicht einen harten Ausdruck. Gar nicht hart jedoch sahen die Augen aus, die die Welt unter ihren gelblich-braunen Brauen anblickten und wie die eines Mannes wirkten, der immer bereit war, in anderen einen versöhnlichen Zug wahrzunehmen, aber oft enttäuscht worden war. Er lebte ein wenig in Distanz zu seinem Körper und verfolgte sein eigenes Verhalten mit zweifelnden Seitenblicken. Er hatte eine sonderbare autobiografische Gewohnheit, die ihn dazu brachte, hin und wieder in Gedanken einen kurzen Satz über sich selbst zu verfassen, der ein Subjekt in der dritten Person und ein Prädikat in der Vergangenheit enthielt. Er gab Bettlern niemals Almosen, hatte einen festen Gang und trug einen derben Haselstock. Seit vielen Jahren war er Kassierer bei einer Privatbank in der Baggot Street. Jeden Morgen fuhr er von Chapelizod mit der Tram hinein. Zu Mittag ging er zu Dan Burke und nahm dort seinen Lunch. Eine Flasche Lagerbier und ein kleines Tablett Arrowroot Biscuits. Um 4 Uhr wurde er in die Freiheit entlassen. Er aß in einem Speiselokal auf der George's Street zu Abend, wo er sich vor der Gesellschaft von Dublins Jeunesse Dorée sicher fühlte und der Speisezettel eine gewisse aufrechte Schlichtheit wahrte. Seine Abende verbrachte er entweder am Klavier seiner Wirtin oder auf Streifzügen durch die Außenbezirke der Stadt. Seine Vorliebe für Mozarts Musik führte ihn zuweilen in die Oper oder ein Konzert. Es waren das die einzigen Zerstreuungen seines Lebens. Er hatte weder Gefährten noch Freunde, weder Konfession noch Glauben. Er führte sein spirituelles Leben, ohne mit anderen zu kommunizieren, besuchte seine Verwandten zu Weihnachten und geleitete sie zum Friedhof, wenn sie starben. Er erfüllte diese beiden gesellschaftlichen Pflichten den alten Anstandsgeboten zuliebe. aber weitere Zugeständnisse machte er den Konventionen nicht, die das bürgerliche Leben regeln. Er gestattete sich zwar den Gedanken, dass er unter gewissen Umständen seine Bank berauben würde, aber da diese Umstände nie eintraten, rollte sein Leben gleichförmig ab. Eine Geschichte bader Abenteuer. Eines Abends fand er sich in der Rotunda neben zwei Damen sitzen. Das nur dünn besetzte und stille Haus prophezeite deprimierend sein Fiasko. Die Dame, die neben ihm saß, sah sich in dem verlassenen Haus ein paar Mal um und sagte dann: »Wie schade, dass es heute so schlecht besetzt ist. Es ist so schwer für die Leute, vor leeren Bänken singen zu müssen.« Er fasste die Bemerkung als eine Einladung zum Gespräch auf. Es überraschte ihn, dass sie so wenig befangen wirkte. Während sie sich unterhielten, versuchte er, sie seinem Gedächtnis dauerhaft einzuprägen. Als er erfuhr, dass das junge Mädchen neben ihr ihre Tochter war, kam er zu dem Schluss, dass sie etwa ein Jahr jünger war als er. Ihr Gesicht, das einmal hübsch gewesen sein musste, war intelligent geblieben. Es war ein ovales Gesicht mit stark ausgeprägten Zügen. Die Augen waren sehr dunkelblau und ruhig. Ihr Blick hatte zunächst etwas Trotziges, wurde aber dadurch aus der Fassung gebracht, dass sich die Pupille scheinbar absichtlich in die Iris verlor und so für einen Augenblick ein Temperament von großer Sensibilität verriet. Die Pupille behauptete sich schnell. Dieses halbpreisgegebene Wesen unterwarf sich erneut dem Regime der Vernunft. Und ihre Astrachanjacke, die einen Busen von einer gewissen Fülle modellierte, unterstrich jenes Trotzige noch entschiedener. Er traf sie ein paar Wochen später bei einem Konzert in der Earlsford Terrace wieder und nutzte die Augenblicke, in denen die Aufmerksamkeit ihrer Tochter abgelenkt war, um vertraulich zu werden. Sie erwähnte ein- oder zweimal ihren Mann, aber ihr Ton war so, dass die Erwähnung nicht wie eine Warnung wirkte. Sie hieß Sinico. Der Ururgroßvater ihres Mannes stammte aus Livorno. Ihr Mann war Kapitän eines Frachters, der zwischen Dublin und Holland verkehrte. Und sie hatten ein Kind. Als er sie zufällig ein drittes Mal traf, fand er den Mut, eine Verabredung zu treffen. Sie kam. Dies war die erste von vielen Begegnungen. Sie trafen sich immer abends und wählten die stillsten Viertel für ihre gemeinsamen Spaziergänge. Mr. Duffy verabscheute Heimlichkeiten. Und da er fand, dass sie sich bislang unter der Hand treffen mussten, zwang er sie, ihn zu sich nach Hause einzuladen. Kapitän Sinico ermutigte seine Besuche, da er der Meinung war, es gehe um die Hand seiner Tochter. Er hatte seine Frau so gründlich aus der Galerie seiner Vergnügungen gestrichen, dass der Verdacht, ein anderer könnte sich für sie interessieren, ihm gar nicht kam. Da der Mann oft weg war und die Tochter außer Hause Musikunterricht gab, hatte Mr. Duffy manche Gelegenheit, sich der Gesellschaft der Dame zu erfreuen. Weder er noch sie hatte jemals ein derartiges Abenteuer gehabt, und keiner von ihnen war sich irgendeiner Ungehörigkeit bewusst. Nach und nach verschränkte er seine Gedanken mit den ihren. Er lieh ihr Bücher, versorgte sie mit Ideen, teilte sein intellektuelles Leben mit ihr. Sie hörte sich alles an. Als Gegengabe für seine Theorien teilte sie ihm zuweilen diesen oder jenen Umstand aus ihrem Leben mit. Mit nahezu mütterlicher Fürsorglichkeit drängte sie ihn, sich ganz zu offenbaren. Sie wurde sein Beichtiger. Er erzählte ihr, dass er eine Zeit lang an den Versammlungen einer irischen sozialistischen Partei teilgenommen habe, wo er sich unter 2 Dutzend nüchternen Arbeitern in einer von einer unzureichenden Ölfunzel erleuchteten Dachkammer wie ein Unikum vorgekommen sei. Als sich die Partei in 3 Sektionen spaltete, jede von ihnen unter einem eigenen Führer und in einer eigenen Dachkammer, habe er seine Besuche eingestellt. Die Diskussionen der Arbeiter, sagte er, seien zu zaghaft gewesen. Ihr Interesse an Lohnfragen über Gebühr groß. Er habe das Gefühl gehabt, dass sie grobschlächtige Realisten waren und sich an einer Exaktheit stießen, die das Ergebnis einer nicht in ihrer Reichweite liegenden Muße war. Es würde wohl noch einige Jahrhunderte dauern, sagte er zu ihr, bis es in Dublin zu einer sozialen Revolution käme. Sie fragte ihn, warum er seine Gedanken nicht niederschrieb. »Wozu?« fragte er sie mit vorsichtigem Hohn. Um es mit Phrasendreschern aufzunehmen, die außerstande waren, 60 Sekunden lang hintereinander zu denken? Um sich der Kritik einer dumpfen Mittelklasse auszusetzen, die ihre Moral der Polizei und ihre schönen Künste Impresarios anvertraute? Er besuchte sie oft in ihrem kleinen Cottage außerhalb Dublins. Oft verbrachten sie ihre Abende allein. Als sich ihre Gedanken nach und nach verschränkten, sprachen sie von weniger entlegenen Gegenständen. Ihre Kameradschaft war wie warmer Boden für eine exotische Pflanze. Viele Male ließ sie die Dunkelheit auf sie herabsinken und vermied es, die Lampe anzuzünden. Der dunkle, verschwiegene Raum, ihre Isolierung, die Musik, die in ihren Ohren noch nachklang, vereinte sie. Diese Vereinigung hatte für ihn etwas Erhebendes, schliff die rauen Kanten seines Charakters ab, machte sein geistiges Leben gefühlsbetonter. Zuweilen ertappte er sich dabei, wie er dem Klang seiner eigenen Stimme lauschte. Er meinte, dass er in ihren Augen zu angelischer Statur aufsteigen würde. Und als er das inbrünstige Wesen seiner Gefährtin immer dichter an sich band, hörte er, wie die sonderbare, unpersönliche Stimme, die er als seine eigene erkannte, auf der unheilbaren Einsamkeit der Seele beharrte. »Wir können uns nicht hingeben«, sagte die Stimme, »wir gehören uns.« Das Ende dieser Gespräche war, dass Mrs. Sinico an einem Abend, an dem sie alle Anzeichen ungewöhnlicher Erregung gezeigt hatte, leidenschaftlich seine Hand ergriff und an ihre Wange drückte. Mr. Duffy war höchlich überrascht. Ihre Deutung seiner Worte desillusionierte ihn. Er besuchte sie eine Woche lang nicht, dann bat er sie brieflich um eine Unterredung. Da er nicht wünschte, dass der Einfluss ihres entweihten Beichtstuhls ihre letzte Zusammenkunft störe, trafen sie sich in einem kleinen Kuchenladen in der Nähe des Parkgate. Es war kaltes Herbstwetter. Aber trotz der Kälte gingen sie fast 3 Stunden lang die Parkwege auf und ab. Sie kamen überein, ihren Verkehr abzubrechen. Jede Bindung, sagte er, sei eine Bindung zum Leide. Als sie aus dem Park herauskamen, gingen sie schweigend zur Tram. Doch hier begann sie so heftig zu zittern, dass er einen weiteren Zusammenbruch ihrerseits fürchtete, ihr rasch Lebewohl sagte und sie verließ. Ein paar Tage später erhielt er ein Paket mit seinen Büchern und Noten. 4 Jahre vergingen. Mr. Duffy kehrte zu seinem gleichförmigen Leben zurück. Immer noch bezeugte sein Zimmer die Ordnung in seinem Denken. Einige neue Musikstücke belasteten das Notenbrett im unteren Zimmer, und auf seinen Bücherbrettern standen 2 Nietzsche-Bände. Also sprach Zarathustra und die fröhliche Wissenschaft. Er schrieb selten etwas in das Papierbündel, das in seinem Pult lag. Einer seiner Sätze, 2 Monate nach seinem letzten Gespräch mit Mrs. Sinico niedergeschrieben, lautete: »Liebe zwischen Mann und Mann ist unmöglich, weil es keinen Geschlechtsverkehr zwischen ihnen geben darf. Und Freundschaft zwischen Mann und Frau ist unmöglich, weil es Geschlechtsverkehr zwischen ihnen geben muss.« Er blieb allen Konzerten fern, um ihr nicht zu begegnen. Sein Vater starb. Der Juniorpartner der Bank trat in den Ruhestand. Und nach wie vor fuhr er jeden Morgen mit der Tram in die Stadt und ging jeden Abend aus der Stadt zu Fuß nach Hause, nachdem er in der George's Street bescheiden gegessen und zum Nachtisch die Abendzeitung gelesen hatte. Als er eines Abends gerade dabei war, sich einen Bissen Corned Beef und Kohl in den Mund zu stecken, stockte seine Hand. Seine Augen hefteten sich auf eine Notiz in der Abendzeitung, die er gegen eine Wasserkaraffe gelehnt hatte. Er legte den Bissen auf seinen Teller zurück und las die Notiz aufmerksam. Dann trank er ein Glas Wasser, schob seinen Teller beiseite, faltete die Zeitung vor sich zwischen den Ellbogen zusammen und las die Notiz wieder und wieder. Der Kohl fing an, kaltes weißes Fett auf seinem Teller abzulagern. Das Mädchen kam herüber, um zu fragen, ob sein Essen nicht in Ordnung sei. Er sagte, Es sei sehr gut und aß mühsam ein paar Bissen. Dann zahlte er seine Rechnung und ging. Er ging schnell durch das Novemberzwielicht. Regelmäßig tappte sein derber Haselstock auf den Boden und der Rand der lederfarbenen Mail schaute aus der Seitentasche seines engen Matrosenmantels hervor. Auf der einsamen Straße, die vom Parkgate nach Chapelizod führt, verlangsamte er den Schritt. Sein Stock tappte weniger bestimmt auf dem Boden, und sein unregelmäßig, mit einem fast seufzenden Geräusch entweichender Atem kondensierte in der winterlichen Luft. Zu Hause angekommen, ging er sofort in sein Schlafzimmer, nahm die Zeitung aus der Tasche und las die Notiz in dem schwindenden Fensterlicht noch einmal. Er las sie nicht laut, sondern bewegte die Lippen wie ein Priester, wenn er die Gebete secreto liest. Die Notiz lautete folgendermaßen: Tod einer Frau in Sydney Parade. Ein betrüblicher Fall. Im städtischen Krankenhaus von Dublin nahm heute der stellvertretende Coroner in Abwesenheit von Mr. Leverett die Totenschau am Leichnam von Mrs. Emily Sinico vor, die gestern Abend im Alter von 43 Jahren auf dem Bahnhof Sydney Parade tödlich verunglückte. Die Untersuchung ergab, dass die Verstorbene bei dem Versuch, das Gleis zu überqueren, von der Lokomotive des 10-Uhr-Personenzuges aus Kingstown erfasst wurde und dabei Verletzungen am Kopf und an der rechten Körperhälfte erlitt, die zu ihrem Tode führten. James Lennon, der Lokomotivführer, gab an, dass er seit 15 Jahren Angestellter der Eisenbahngesellschaft sei. Auf den Pfiff des Schaffners hin habe er den Zug in Bewegung gesetzt und ihn ein oder zwei Sekunden später auf laute Schreie hin zum Stillstand gebracht. Der Zug sei langsam gefahren. P. Dunn, Gepäckträger, gab an, dass er beim Anfahren des Zuges eine Frau bemerkte, die im Begriff war, die Gleise zu überqueren. Er sei auf sie zugelaufen und habe ihr zugerufen. Doch bevor er sie erreicht habe, sei sie von dem Puffer der Lokomotive erfasst worden und zu Boden gestürzt. Ein Geschworener: Sie sahen, wie die Frau stürzte? Zeuge: Ja. Polizeisergeant Crowley gab zu Protokoll, dass er die Verstorbene bei seiner Ankunft offensichtlich tot auf dem Bahnsteig vorfand. Er habe den Körper bis zum Eintreffen des Krankenwagens in den Warteraum bringen lassen. Konstabler 57E bestätigte diese Aussage. Dr. Halpin, Assistenzarzt an der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses von Dublin, gab an, dass die Verstorbene eine Fraktur zweier unterer Rippen und schwere Kontusionen an der rechten Schulter erlitten habe. Die rechte Kopfseite sei beim Sturz verletzt worden. Die Verletzungen seien nicht ausreichend gewesen, um bei einem normalen Menschen den Tod herbeizuführen. Seiner Meinung nach sei der Tod auf Schock und plötzliches Versagen der Herztätigkeit zurückzuführen. Mr. H.B. Patterson Finlay drückte im Namen der Eisenbahngesellschaft sein tiefes Bedauern über den Unfall aus. Die Gesellschaft habe immer alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um das Überqueren der Gleisanlagen außer über die dafür vorgesehenen Brücken zu verhindern. Und zwar sowohl durch das Anbringen von Schildern auf jedem Bahnhof, als auch durch die Verwendung von Patentfederschranken an schienengleichen Übergängen. Die Verstorbene habe die Gewohnheit gehabt, die Gleise spätabends von Bahnsteig zu überqueren. Und in Anbetracht gewisser anderer Umstände des Falles glaube er nicht, dass die Eisenbahnangestellten irgendein Verschulden treffe. Kapitän Sinico, wohnhaft in Leoville, Sydney Parade, der Gatte der Verstorbenen, sagte ebenfalls aus. Er gab an, dass die Verstorbene seine Ehefrau gewesen sei. Er selber sei zur Zeit des Unfalls nicht in Dublin gewesen, da er erst an diesem Morgen aus Rotterdam zurückgekommen sei. Sie seien seit 22 Jahren verheiratet und miteinander glücklich gewesen, bis sich in den Gewohnheiten seiner Frau vor etwa 2 Jahren eine gewisse Unmäßigkeit abzuzeichnen begann. Miss Mary Sinico sagte, dass ihre Mutter in letzter Zeit die Gewohnheit gehabt habe, abends wegzugehen, um geistige Getränke einzukaufen. Sie, die Zeugin, habe des Öfteren versucht, ihrer Mutter vernünftig zuzureden. und habe sie bewogen, einem Temperenzverein beizutreten. Sie sei erst eine Stunde nach dem Unfall nach Hause gekommen. Das von den Geschworenen gefällte Urteil befand sich in Übereinstimmung mit dem medizinischen Befund und sprach Lennon von jedem Verschulden frei. Der stellvertretende Coroner sagte, es handle sich um einen höchst betrüblichen Fall und versicherte Kapitän Sinico und seine Tochter seines tiefen Mitgefühls. Er forderte die Eisenbahngesellschaft auf, alle Maßnahmen zu treffen, um die Möglichkeit ähnlicher Unfälle künftig auszuschließen. Ein Verschulden traf niemanden. Mr. Duffy blickte von der Zeitung hoch und starrte aus dem Fenster auf die trostlose Abendlandschaft. Der Fluss lag ruhig neben der leeren Brennerei, und von Zeit zu Zeit erschien ein Licht in irgendeinem Haus auf der Lucan Road. Was für ein Ende! Der ganze Bericht von ihrem Tod widerte ihn an. Und es widerte ihn an, daran zu denken, dass er mit ihr je über Dinge gesprochen hatte, die ihm heilig waren. Die abgenutzten Sätze, die albernen Mitgefühlsbeteuerungen, die vorsichtigen Formulierungen eines Reporters, den man dazu bewogen hatte, die Einzelheiten eines gewöhnlichen, vulgären Todes zu verschweigen, schlugen ihm auf den Magen. Nicht allein sich selber hatte sie erniedrigt? Erniedrigt hatte sie auch ihn. Vor sich sah er die unflätige Bahn ihres Lasters, elend und übelriechend. Gefährtin seiner Seele. Er dachte an elende, humpelnde Weiber, die er gesehen hatte, wie sie Kannen und Flaschen schleppten, um sie von Schankkellnern füllen zu lassen. Gerechter Gott, was für ein Ende. Offenbar war sie lebensuntauglich gewesen. Bar jeder Zielbewusstheit. Eine leichte Beute der Gewohnheiten. Eins der Wracks, auf denen die Kultur errichtet worden ist. Aber dass sie so tief gesunken sein konnte. War es möglich, dass er sich so völlig in ihr getäuscht hatte? Er erinnerte sich an ihren Ausbruch in jener Nacht und deutete ihn härter, als er es je getan hatte. Es fiel ihm nicht mehr schwer, den Weg, den er eingeschlagen hatte, gut zu heißen. Als das Licht schwand und seine Gedanken zu wandern begannen, glaubte er, ihre Hand hätte seine berührt. Der Schock, der ihm zunächst auf den Magen geschlagen war, schlug sich nunmehr auf seine Nerven. Er legte rasch Hut und Mantel an und ging hinaus. Die kalte Luft traf ihn auf der Schwelle. Sie kroch in die Ärmel seines Mantels. Als er zu der Wirtschaft an der Chapel Lizard Bridge kam, ging er hinein und bestellte einen heißen Punsch. Der Besitzer bediente ihn servil, wagte jedoch nicht, ihn anzusprechen. Es waren 5 oder 6 Arbeiter in dem Lokal, die den Wert eines Herrengutes in County Kildare erörterten. Hin und wieder tranken sie aus ihren riesigen Halbliterkrügen, rauchten, spuckten oft auf den Boden und scharten manchmal mit ihren schweren Stiefeln das Sägemehl über ihren Speichel. Mr. Duffy saß auf seinem Hocker und starrte sie an, ohne sie zu sehen oder zu hören. Nach einiger Zeit gingen sie hinaus und er bestellte noch einen Punsch. Er saß lange daran. Das Lokal war sehr still. Der Besitzer flätzte sich auf der Theke und las gähnend den Herald. Ab und zu hörte man eine Tram auf der einsamen Straße draußen vorbeisurren. Während er so dasaß, sein Leben mit ihr rekapitulierte und abwechselnd die beiden Bilder heraufbeschwor, die seiner Vorstellung von ihr jetzt verblieben waren, wurde ihm klar, dass sie tot war, dass sie nicht mehr existierte, dass sie zu einer Erinnerung geworden war. Er begann sich beklommen zu fühlen. Er fragte sich, was er anderes hätte tun können. Er hätte keine Betrugskomödie mit ihr aufführen können. Er hätte auch nicht offen mit ihr zusammen leben können. Er hatte getan, was ihm als das Beste erschien. Was wäre ihm für ein Vorwurf zu machen? Nun, da sie nicht mehr da war, begriff er, wie einsam ihr Leben gewesen sein musste, wenn sie Abend für Abend allein in jenem Zimmer saß. Sein Leben würde gleichfalls einsam sein, bis auch er starb, nicht mehr existierte, zu einer Erinnerung wurde, wenn jemand sich seiner erinnerte. Es war 9 Uhr vorbei, als er das Lokal verließ. Die Nacht war kalt und finster. Er betrat den Park durch das erste Tor und ging unter den hageren Bäumen weiter. Er ging durch die kahlen Alleen, durch die sie vor 4 Jahren zusammengegangen waren. In der Dunkelheit schien sie ihm nahe zu sein. Zuweilen kam es ihm vor, als berühre ihre Stimme sein Ohr, als berühre ihre Hand die seine. Er blieb stehen, um zu lauschen. Warum hatte er ihr das Leben vorenthalten? Warum hatte er sie zum Tode verurteilt? Er fühlte, wie seine sittliche Natur zu Bruch ging. Als er die Anhöhe des Magazine Hill erreicht hatte, blieb er stehen und blickte den Fluss entlang nach Dublin, dessen Lichter in der kahlen Nacht rötlich und einladend brannten. Er blickte den Hang hinab und sah unten im Schatten der Parkmauer irgendwelche menschliche Gestalten liegen. Diese feile und verstohlene Liebe füllte ihn mit Verzweiflung. Er zerbiss sich an der Rechtschaffenheit seines Lebens. Er fühlte, dass er vom Fest des Lebens verbannt gewesen war. Ein Mensch hatte ihn anscheinend geliebt, und er hatte ihm Leben und Glück verweigert. Er hatte ihn zur Schande, zu einem schmählichen Tod verurteilt. Er wusste, dass die unten an der Mauer auf die Erde hingestreckten Wesen ihn beobachteten und wegwünschten. Niemand wünschte ihn. Er war verbannt vom Fest des Lebens. Er wandte seine Augen zu dem grauen, glitzernden Fluss, der sich nach Dublin dahinwand. Jenseits des Flusses sah er einen Güterzug, der sich aus dem Bahnhof Kingsbridge herauswand, der sich wie ein Wurm mit einem feurigen Kopf durch die Dunkelheit wand, hartnäckig und mühselig. Langsam schwand er aus den Augen. Doch immer noch klang ihm das mühselige Schnaufen der Lokomotive in den Ohren, das die Silben ihres Namens wiederholte. Er ging den Weg zurück, den er gekommen war. Der Rhythmus der Lokomotive hämmerte in seinen Ohren. Er begann, die Wirklichkeit dessen zu bezweifeln, was die Erinnerung ihm sagte. Er blieb unter einem Baum stehen und ließ den Rhythmus ersterben. Er konnte sie in der Dunkelheit nicht nahe fühlen. Noch erreichte ihre Stimme sein Ohr. Er wartete einige Minuten und lauschte. Er hörte nichts. Die Nacht war vollkommen still. Er lauschte noch einmal. Vollkommen still. Er fühlte, dass er allein war. Dubliner von James Joyce, aus dem Englischen von Dieter E. Zimmer. Ein betrüblicher Fall. Mit Bibiana Beglau und Silvester Groth. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.